Kugel schneller rennt als du, gehst du ein Loch in dein Dead Adam Fan-Tattoo. Ich höre Anglin, Hennessy und Sailor Moon. Und ich trigger deutsche Rapper mit der Tardy auf der Stage. Was für Base, ich bin Untergrund und muss mich nicht verstellen. Seit dem Uzi-Mob werd ich nie wieder glücklich. Ich schieße nur nach vorne, denn ich nehme keine Rücksicht. Du fragst nach deiner Freundin, sie steht vor mir und sie küsst mich. Doch ich sage, lass es sein und sie verpisst sich. Für mich zählt nichts mehr als Coolness und wie schnell du verblutest. Doch ich habe mich verzählt und auf einmal bist du weg. Ja, dann nehme ich halt den nächsten deutschen Rapper, gibt's genug. Sie steht vor mir in des Zoos. Ich verliere mich kurz und dann finde ich mich wieder voller Blut. Du bockst Mörder, läuft im Loop. Jetzt am Trash, ich bin nicht cool mit keinem außer meinem Camp. Deutsche Rapper wollen battlen und sie suchen mich beim Splash. Ich schaffe ich weit und Sony Black und kriege plus 10 auf Rap. Alter, yes, ja und check. Ich habe Blei in meiner Uzi und ich freu mich schon. Wenn es in deinem Kopf landet, Nutte, ich bin's gut.